Lektion 8. Text 4. Und wie komme ich dahin? 1. Schauen Sie auf den Plan. Die Leute stehen in der Wilhelmstraße vor dem Supermarkt. Entschuldigung, wo ist denn das Arbeitsamt? Das Arbeitsamt? Moment. Ach ja, an der Kreuzung Viechardtstraße, Berliner Straße. Und wie komme ich dahin? Also, Sie gehen jetzt hier die Wilhelmstraße immer geradeaus bis zur Hamburger Allee. Da gehen Sie rechts, dann die erste wieder links. Das ist die Berliner Straße. Die gehen Sie geradeaus an der Michaelskirche vorbei und die zweite rechts ist die Viechardtstraße. Dort ist dann das Arbeitsamt. Also, geradeaus, dann rechts? Ja, die zweite. Die zweite Straße rechts, dann gleich wieder links. Geradeaus und dann die zweite wieder links. Nein, rechts. Hinter der Kirche rechts. Das ist dann die Viechardtstraße.